Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Jena, 27. Februar 1792. Wir können also bei dir logieren, ohne dich zu genieren. Das ist mir sehr angenehm, denn eine Wohnung außer deinem Hause selbst, wenn es nebenan wäre, hätte uns die Abende verdorben, weil ich mich der Krämpfe wegen nie in die Abendluft wagen darf. Zwei Leute werde ich freilich mitbringen müssen, weil meine Frau der Jungfer nicht gut entraten kann. Aber da du auch zwei besondere Gesindekammern hast, so werden diese beiden schon unterzubringen sein. Um aber meine Frau zu beruhigen, musst du erlauben, dass unsere Leute selbst für ihre Kost sorgen. Ich denke, es soll eine herrliche Periode für uns werden. Wir haben uns so tausend Dinge mitzuteilen, deren wir uns jetzt selbst nicht bewusst sind. Unsere Vorstellungsart mag sich zwar in manchen Stücken verändert haben, darauf rechne ich, aber im Ganzen, denke ich, sind wir nicht auseinandergekommen. Bei dir erkenne ich noch immer das alte Bedürfnis, den alten Kampf mit dir selbst, und bei mir haben Lektüre, Umgang und Beschäftigung bloß den Stoff, aber die Art, ihn zu formen, nicht verändert. Ich bin und bleibe Poet, und als Poet werde ich auch noch sterben. Hier lege ich drei Briefe von dir bei, des beidschen Wechsels wegen. Suche die meinigen dazu auf, so werden wir die Sache vollständig erfahren. Die 88 Laubtaler, die ich anno 1789 bezahlt, hatte ich rein vergessen und entdecke mit Vergnügen, dass ich um so viel reicher bin. Von den 100 Talern aus Riga erinnere ich mich gar nichts erhalten zu haben. Du hast sie auch, wie du schreibst, ganz an beid bezahlt. Es blieben also noch außer den Interessen für beid 65 Laubtaler übrig, welche du bezahlt hast, denn 300 beträgt die ganze Schuld. Untersuche es aber doch zur Vorsicht noch einmal, damit du nicht zu kurz kommst. Auch schreibe mir, was du für die 300 Taler an Interessen bezahlt hast. Das Geld liegt parat, und ich kann dir's schicken, sobald wir die Summe wissen. Alle meine Schuldposten, diejenigen ausgenommen, die ich gegen dich habe, denke ich dieses Jahr völlig abtragen zu können, wenn keine Krankheit dazwischen kommt. Dann bin ich keines Menschen Schuldner mehr als deiner, und ich kann, ohne mich im Geringsten zu berauben, deine Kasse wieder füllen. Wie glücklich hat sich diese mir so schwere Bürde doch gelöst, und nichts fehlt mir jetzt als Gesundheit, um der glücklichste Mensch zu sein. Von meiner lieben Lotte die herzlichsten Grüße an euch alle. Sie freut sich auf Dresden nicht weniger als ich, und ich hoffe, sie soll euch lieb werden. Lebe wohl, dein S.